Hohe Produktivität auf Kosten der Artenvielfalt. Die generelle Ursache für den Artenschwund durch die Landwirtschaft ist also leicht zu benennen. Wir haben sie in Deutschland auf hohe Effizienz und Produktivität getrimmt. Mittlerweile ernährt eine Person hier mehr als 130 Menschen. 1949 lag das Verhältnis noch bei 1 zu 10. Dies zeigt sehr deutlich, welchen Grad an Automatisierung und Beschleunigung wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben. Nach dem Krieg wollte man möglichst viele Nahrungsmittel herstellen, um das Problem des Hungers ein für allemal zu beseitigen. Dabei wurde und wird jeder potenziell schädliche Organismus mit großem Arsenal bekämpft. Was nicht der maximalen Steigerung des Ertrags diente, musste verschwinden. Was potenziell schadete, wurde vernichtet, mit Hilfe von Herbiziden, Abtöten unerwünschter Pflanzen, Fungiziden, um Pilze zu bekämpfen, oder Insektiziden, Vernichtungsmittel gegen Insekten. Dabei halfen immer wirksamere Pflanzenschutzmittel, die Schädlinge und Wildkräuter zu beseitigen. Sie kamen und kommen noch heute häufig flächendeckend und nicht selten vorbeugend zum Einsatz. In Deutschland wird seit den 1970er Jahren fast das gesamte Ackerland mit Pflanzenschutzmitteln bearbeitet. Die biologische oder mechanische Schädlings- und Unkrautbekämpfung wurde durch die chemische ersetzt. Außerdem kommen heute sehr viel stärkere Insektizide zum Einsatz als früher. Zudem wurden die bewirtschafteten Flächen vergrößert und für den Einsatz moderner Landmaschinen vereinheitlicht. Diese Flurbereinigung, die hierzulande ab den 1950er Jahren stattgefunden hat, brachte einen sichtbaren Strukturwandel mit sich. Wo vorher kleinere und vielgestaltigere Parzellen waren, entstanden nun leicht zu bearbeitende, aber auch sehr viel gleichförmigere Flächen. Kleinere Höfe starben, größere setzten sich durch. Es handelte sich um eine regelrechte Industrialisierung der Landwirtschaft, bei der Steinhaufen genauso weichen mussten wie Baumreihen, Hecken oder Gehölze. Auch unbearbeitete Randstreifen oder kleine Bachläufe fielen häufig der Optimierung zum Opfer. Das Ganze ließ zwar die landwirtschaftlichen Erzeugermengen in die Höhe schnellen, minderte aber zugleich die Artenvielfalt, machte etwa Wildtieren und Vögeln zu schaffen, die ihre Rückzugsmöglichkeiten verloren. Mit den großen Flächen und einem veränderten Pflanzenschutz gingen auch standardisierte Produktionsverfahren einher, die sich auf weniger Kulturpflanzen und abwechslungsärmere Fruchtfolgen konzentrieren, zum Beispiel auf Mais, Raps oder Weizen.